Kundgabe 3955. Empfangen durch Bertha Dudde am 10. und 11.01.1947. Belehrung durch Gott selbst. Tönendes Wort. Jünger Jesu. Euer Wissen kann nach jeder Richtung hin erweitert werden, so ihr euch mir als Schüler anvertraut und von mir belehrt werden wollet. Dann könnet ihr jede Frage stellen und es wird euch Antwort werden. Doch lauschen müsset ihr nach innen, ansonsten ihr die Antwort nicht vernehmen könnet. Wie aber dieses Lauschen vor sich gehen muss, das ist euch fremd, weil ihr es nicht übet und ihr darum meine Stimme nicht höret, obwohl sie zu euch spricht. Ihr müsset euch vorerst in die Stille zurückziehen, das heißt, euch so weit von der Welt trennen, dass eure Gedanken ungehindert sich mit dem zu lösen wollenden Problem befassen können. Ihr müsset ferner euch gedanklich mit mir verbinden durch inniges Gebet, dass ich euch gegenwärtig werde, so dass ihr also mit mir Zwiesprache halten könnet, dass ihr mit mir wie ein Kind zum Vater, wie ein Bruder zum Bruder oder Freund zum Freunde reden könnet, ohne jegliche Scheu. Und dann müsset ihr euch gedanklich befassen mit dem Problem, das euch bewegt. Und es wird in euch hell werden. Ihr werdet selbst Gedanken haben, die euch annehmbar erscheinen, von deren Richtigkeit ihr innerlich überzeugt seid und die auch darum richtig sind, weil ihr mit mir selbst in Verband getreten seid und mir dadurch das Recht einräumt, eure Gedanken zu lenken in rechte Bahn. Ihr könntet aber auch meine Stimme direkt in euch vernehmen, doch dieser Vorgang will geübt sein, denn er erfordert Ausdauer und völliges Abgeschlossensein von der Umwelt. Das heißt, eure Gedanken müssen sich gänzlich trennen können von allem, was euch umgibt. Dann könntet ihr leise gesprochene Worte vernehmen, gleichfalls gedanklich oder auch tönend, je nach dem Grade eurer Reife und Aufnahmefähigkeit. Das tönende Wort schlägt jeglichen Zweifel in euch nieder. Und so ihr diesen Zustand erreichet, dass ihr meine Stimme tönend in euch vernehmt, seid ihr die glücklichsten Menschen auf Erden. Denn dann gibt es für euch keine Frage mehr, die euch unbeantwortet blieb. Dann könntet ihr reden mit mir und Antwort empfangen, wo ihr geht und steht. Dann ist meine Stimme lauter als die Stimme der Welt und wird sie stets und ständig übertönen. Und dieses tönende Wort hörten meine Jünger auf Erden, und also konnte ich sie unterweisen in aller Stille und ihnen auf jede Frage Antwort geben, auch nach meiner Auffahrt zum Himmel. Ich war bei ihnen im Geist und weile auch bei euch Menschen im Geist bis an das Ende. Und darum solltet ihr ringen um den Zustand der Seelenreife auf Erden, auf dass ihr meine Stimme tönend in euch vernehmen könnet. Und ihr sollt euch üben in der Entgegennahme meines Wortes. Ihr sollt gedanklich ständig mit mir verbunden bleiben und alle Fragen mir zur Beantwortung überlassen. Ihr sollt horchen nach innen, und es wird euch Antwort werden. Der ewige Lehrmeister selbst wird euch unterweisen, wie er es verheißen hat, dass er euch in alle Wahrheit leitet. Amen.